Ein neuer Tag beginnt. Ich öffne die Augen kaum, schon macht der Lärm von draußen mich wieder wahnsinnig. Der Klang der bremsenden Züge macht aggressiv, vor allem wenn man durch ihn die halbe Nacht nicht schlief. Billig Mieten rechtfertigen diesen grenzwertigen, nervengiftigen, psychefickenden Zustand schon. Die Leute hier im Block merken es nur noch unterbewusst, weil sie hier einfach schon zu lang wohnen. Decken am Fenster, weil es im Winter zu kalt ist. Preise für Strom und Gas steigen wieder gewaltig. Sich auf das Wesentliche zu konzentrieren ist kompliziert, vor allem wenn deine letzte Miete nicht mal gezahlt ist. Der Sozialbau direkt an den Gleisen, fern von den Reichen. Die Straße nicht überhörbar, das laute Quietschen der Reifen. Die kalte Luft, die wir atmen, verseucht von Abgasen. Der Duft ist eher beißend, der Ruß auf Ablagen. Im Sommer bei 35 Grad kannst du den Müll vom Hof in deiner Wohnung schmecken. Ein kleiner Beigeschmack, die Nachbarn feiern hart. Doch spielen die Kinder im Hof, ist schon nach paar Augenblicken die Polizei am Start. Die einen kommen und gehen, all die anderen bleiben. Alt werden will hier keiner, doch wenige können's vermeiden. Eines Tages kauf ich Mama ein Haus. Steht in Graffiti, Fitti, schwarz, rot, gold auf grau. In meinem Viertel, die einen kommen und gehen, all die anderen bleiben. Alt werden will hier keiner, doch wenige können's vermeiden. Eines Tages kauf ich Mama ein Haus. Steht in Graffiti, Fitti, schwarz, rot, gold auf grau. In meinem Viertel.